نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. Erstmal wir danken Allah تبارك وتعالى vom tiefsten Herzen und auch durch unsere Zunge, dass er uns zu Muslimen gemacht hat und dass er uns in seinem Haus zu Gästen aufgenommen hat und uns bewirtet hat. Wir danken Allah tabarak wa ta'ala für jede Ni'ma, die er uns erwiesen hat, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, auch in der Zukunft. Und wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dem einzigen, allmächtigen und gütigen. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und sein Gesandter ist, dem man zu folgen hat, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Meine lieben Geschwister, hiernach bedanke ich mich herzlich für diese Einladung am heutigen Abend. Möge Allah Azza wa Jal von euch annehmen und euch mit dem Besten vergelten, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, mich selbst und es erinnern und euch ebenfalls an Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meine lieben Geschwister, ich möchte heute über ein paar Themen sprechen oder ein paar Fehler besprechen, die viele Menschen heutzutage auf die leichte Schulter nehmen, obwohl sie eigentlich schwerwiegend sind. Doch bevor ich darüber spreche, über diese eigentliche, sage ich mal, Sünde, möchte ich ein kleines Vorwort machen über eine kleine Einleitung machen. Ich frage euch mal eine Frage. Oder stelle euch mal eine Frage. Wer von euch kennt aus der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam den berühmtesten Gemüsehändler? Sagt mir nicht jetzt Tajir, also irgendein Businessman oder so. Man könnte sagen, du sagst mir Uthman oder so an. Oder, ja. Sag die Gemüsehändler. Ich weiß auch nicht. Ich frage ja euch. Vielleicht könnt ihr mir etwas sagen. Ich weiß ja nicht, okay? Aber jetzt frage ich euch was anderes. Wer von euch kennt den einen der gelehrten Sahaba? Ein gelehrter Sahaba. Sagen wir mal. Mu'adh ibn Jabal. Taba, radiallahu ta'ala anhu. Yani, das ist einer der Fuqaha unter den Sahaba. Wisst ihr, die Sahaba sind auch nicht alle gleich gewesen vom Wissensstand her. Ja? Aber Mu'adh zweifellos gehört zu den Ulama. طيب. Vielleicht sehen wir gerade schon da den Unterschied. Wäre Mu'adh Gemüsehändler gewesen, wäre er vielleicht in seiner Zeit bekannt gewesen dafür. Und das war's. Und unser Gedenken an ihn wäre verloren, ausgestorben. Ja? Oder ich bringe mal ein anderes Beispiel. Vielleicht haben wir gehört, es gibt vielleicht die Leute, die sich mit dem Lesen des Koran Tajwid beschäftigen, da gibt es einen Mann, der hieß Muhammad ibn al-Jazari. Okay. Der war auch nicht gerade unbekannt, er ist einer der berühmtesten überhaupt, kann man sagen. Ja. Wäre er Schmied gewesen, ja, hätte man wahrscheinlich heute von ihm nicht mehr viel gehört. Wenn das auf irgendetwas hinweist, dann weist es darauf hin, dass al-ilm al-shar'i, das religiöse Wissen, hat einen gewissen Vorrang allen anderen Wissensarten gegenüber. Ja, Medizin ist toll, brauchen wir auch. Laut manchen Imamen ist es sogar das Wichtigste überhaupt von den weltlichen Wissenschaften. Okay. Wir brauchen Schmiede, wir brauchen Handwerker in aller möglichen Arten. Aber wenn jemand die Wahl hat, sich zu entscheiden, ob er Ilm Shar'i lernt, also islamisches Wissen aneignet über Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dann ist das einfach nicht vergleichbar mit allen anderen Arten von Wissen. Obwohl alle Arten von Wissen, inshallah ta'ala, nützlich sein können. Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt ja viele Verse im Koran al-Karim. Ich möchte auch auf ein paar hinweisen, weil einfach Allah sagte, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Also erinnere, denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Zum Beispiel Allah sagte, tabaraka wa ta'ala, أفغاب أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dieser Vers auf Deutsch übersetzt bedeutet ungefähr folgendes: Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, sind etwa diejenigen Menschen, die demütig im Gebet stehen oder in der Niederwerfung sind bei Nacht, okay, und gleichzeitig, ja, warum machen sie das, warum beten sie in der Nacht? Yahdharul Akhira, er hütet sich dadurch vor dem Jenseits. Gemeint ist vor der Strafe im Jenseits, vor dem Zorn Allahs im Jenseits. Durch dieses Gebet bei Nacht. Er will nicht schlafen. Er sagt, schlafen kann ich in meinem Grab noch genug. Deswegen will ich jetzt beten. Und gleichzeitig nicht nur, dass er, weil nicht nur, er hat nicht nur Ehrfurcht vor Allah, Angst oder so, sondern gleichzeitig erhofft auch auf seine Rahma, yarju rahmat rabbi, weil wir brauchen ja immer diesen Ausgleich, tamam? Dann sagt er danach, Allah subhanahu wa ta'ala sagt gar nicht weiter, mit wem willst du den vergleichen? Er ist ja klar, ich vergleiche mit dem, der schläft nachts und der sich eben nicht vorbereitet auf das, was ihm vorsteht. Aber dann sagt er, ich sag, o Gesandter Allah, sag zu den Leuten, ist derjenige, der Wissen hat, gleich wie derjenige, der kein Wissen hat? Und hier, wenn wir diesen Vers uns genauer verinnerlichen, sehen wir, wie Allah tabaraka ta'ala klar verbunden hat zwischen was? Zwischen zwei sehr wichtigen Dingen. Wer kann dem da weiterhelfen in diesem Vers? Der erste Vers, jemand betet bei Nacht, hat Furcht vor Allah, bereitet sich auf das Jenseits vor, im Gegensatz zu dem, der es nicht macht. Und dann sagt Allah, sind Dinge, die wissen, gleich wie Dinge, die nicht wissen? Weil das weist darauf hin, liebe Geschwister, dass das nützliche Wissen, von dem wir reden, ist das Wissen, das auch in die Tat umgesetzt wird. Ja. Und deswegen haben manche Gelehrte gesagt, wenn jemand vorhat, irgendwo hinzugehen, du bist jetzt heute zum Unterricht gekommen, okay, du kriegst wirklich was, du kriegst, was du beabsichtigst, wenn du mal das verinnerlichst. Ja. Du kommst hierher zum Beten. Ausgebetet. Du kommst hierher, um Dhikrullah zu machen, also Allah zu gedenken. Du kommst hierher, um einen Vortrag zu hören. Super. Du hast einen Vortrag und dann gehst du weg, oder? Das war's. Aber du kommst zum Vortrag, um das, was gesagt wird, umzusetzen. Ah, das war ganz anders. Deswegen haben manche gesagt, wenn du, das ist das Einzige, was zählt. Das heißt, du willst was lernen, um es umzusetzen. Diese Sache natürlich, man kann sein Herz überprüfen, man kann immer wieder yani, das korrigieren. Yani. Es gibt viele Verse im Koran Karim, aber es reicht eigentlich schon, dass man sagt, das Wissen, das religiöse Wissen oder das Wissen allgemein, besonders religiös, ist so wertvoll, dass die Menschen, die kein Wissen haben, sich einmischen und sich mischen unter die Leute, die Wissen haben. Yani auf Deutsch, wie viele Menschen gibt es, die über Allah reden und seinen Propheten reden, im Fernsehen, egal wo, ja? Sie reden, aber sie wissen nichts darüber. Warum? Weil sie möchten gerne gehören zu Ahlul Ilm. Ahlul Ilm sind die Gelehrten, die Ulama. Tamam? Man will dazugehören. Das reicht doch schon, um zu erkennen, wie wertvoll der Ilm Shari'i ist. Also, wie heißt es? Und umgekehrt genauso. Wenn man zu dir sagt, du Jahil, Unwissender, dann ist es schon eine halbe Beleidigung. Das kann ja eine Tatsachenbeschreibung sein, ja. Aber es ist eine halbe Beleidigung, ja. Also, wenn du zum Beispiel dein Vater heute stirbt und du weißt nicht mal, wie du deinen Vater erben wirst, prozentual, ja, dann hast du kein Wissen. Das ist ja auch ist ja keine Sünde. Okay? Aber du merkst, ah, ist blöd, ne? Also wäre schön zu wissen, weil dann kann ich auch nicht nur mir selbst helfen und weil ich kenne meine Rechte, sondern ich kann auch anderen Menschen helfen. Und durch Wissen, liebe Geschwister, ist man auf dem Weg des Propheten. Was hat denn der Prophet im Wesentlichen gemacht, außer dass er, was er gelernt hat, den Leuten gesagt hat, so musst du machen, so musst du machen, so musst du machen. Und genau die Ulama heutzutage nehmen den gleichen Standpunkt ein, weil sie die Erben sind von den Propheten. Man sagt, wenn du deine Zeit investierst im Ilm, ich will natürlich, wir haben nicht über die Sünde gesprochen, das Thema geht eigentlich um Sünden, haben wir gesagt, die manche Leute verharmlosen. Okay? Aber das können wir erst verstehen, wenn wir verstanden haben, wer sind denn diese Ulama und was ist denn dieser Ilm Shar'i und warum ist das so, yani so gefährlich, weil wir reden ja hier über Allah, tabaraka ta'ala. Also der Religionsgelehrte berichtet uns hier über Al-Ghaib, die unsichtbare Welt, über das Verborgene. Wie will er denn darüber sprechen, wenn er darüber keinen Text in der Hand hat, ja, den er nicht nur gelesen hat, gehört hat, sondern auch natürlich dementsprechend verstanden hat. Allah subhanahu wa ta'ala erhöht die Menschen. Und wir kennen zahlreiche Beispiele dafür. Guckt euch mal an Al-Quran al-Karim. Al-Quran al-Karim, dieser Quran, der Quran ist die Mu'jiza des Propheten sallallahu alaihi wa sallam schlechthin. Es gibt keine, weil viele Mu'jizat, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sehr viele Mu'jizat gehabt. Also Wunder verbracht durch Allah, tabarakallah. Sehr viele. Also, und wenn es die Eidechse war oder Dornschwanz, extra wie die heißt, wo der Mann zu ihm sagte in der Wüste, ich glaube nicht, bis dieser anfängt zu sprechen. Der Prophet nimmt ein Stück Stock, klopft er seinen Kopf und er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Spricht in der Sprache der Menschen. Tamam? Oder die Steine, die er in der Hand hatte und die Subhanallah gesagt haben. Oder auch überliefert in der Sira, dass er sallallahu alaihi wa sallam einmal in der Wüste sein Geschäft verrichten wollte. Tamam? Aber du verdeckst deine Aura wie? Die Bäume kommen und versammeln sich um ihn, sallallahu alaihi wa sallam. Oder er wacht auf, alaihi salam, und ein Baum ist in seiner Nähe. Und sie fragen ihn, gesandter Allah, wie kommt der Baum dahin? Sie sagen, er hat nur Allah um Erlaubnis gebeten, mir Assalamu alaikum zu sagen. Weil die Wunder des Propheten sind viele, aber die sind vergangen. Ich kann die nicht sehen. Viele kann ich nicht sehen. Aber ein Wunder kann ich sehen, ich kann es lesen, und das ist der Koran al-Karim. Und das ist auch wirklich das Wunder schlechthin, wie ich vorhin auch gesagt habe. Und Allah tabaraka wa ta'ala in ad-Dunya erhöht die Leute des Koran. Warum? Wodurch? Wodurch viele Sachen. Jeder von uns weiß, ja, ummun nasa aqra umli kitabillah. Vorbeten wird derjenige, der den am meisten vom Koran auswendig kennt. Im Grab hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam denjenigen vorgezogen, der mehr vom Koran al-Karim konnte, wenn es ein Massengrab war und so. Yani, ja. Und so weiter und so fort, nach dem Salah, der Prophet einmal hat gebetet und ist in seinem Lesen durcheinander gekommen, beim Koran durcheinander gekommen. Und dann nach dem Salah, und keiner hat ihm geholfen. Keiner hat ihm geholfen, wie es jetzt weitergeht an der richtigen Stelle. Da. Dann hat er, alaihi sallam, sich umgedreht, hat gesagt, ist Ubaida, Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu. Dann sagten sie, ja, er sagte, Ubay, warum hast du mir nicht weitergeholfen? Damit die Leute lernen, dass man im Salah diese Art von Reden darf man reden. Man darf Dhikr sprechen und den Imam sozusagen aufmerksam machen oder dem als Mann Subhanallah sagt oder als Frau klatscht, ne, damit sie aufmerksam wird. Wie ihr seht, der Prophet a.s.w. hat die Ulama, in diesem Fall waren es die Qurra, das heißt die Koranleser, die Korangelehrten, erhöht. Hat sie nicht behandelt wie alle anderen. Ja. Und im Jenseits ist es genauso für den Akhira. Der Prophet a.s.w. hat berichtet, dass Allah tabaraka ta'ala Yawm al-Qiyamah sagt man zu den Leuten des Koran, Iqra, liest den Koran Karim. Guck mal, subhanallah, die Baraka des Koran Karim. Yani, hat der Prophet nicht gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, dass man, sobald man gestorben ist, sind die Taten alle beendet? Noch normal ist beendet. Was machst du noch als Toter? Nichts mehr. Die Rahma von Allah gibt es noch ein, zwei, drei Taten, ne, die noch so weitergehen. Aber, welche drei Taten? Ja, vielleicht weiß der eine nicht, der andere. Welche drei war es? Sadaqatun Jariya, eine fortlaufende Spende. Ilmun yuntafa'u bihi, das heißt Wissen, durch den die Leute, von dem die Leute profitieren. Ilm Shari ist super, ne? Und was noch? Dritte? Ich schaffe das Sohn, der für seinen Vater mit Gebete macht. Genau. Wenn man einen Sohn hat oder ein Kind hat, besser Walad heißt Kind, ein Kind hat, das rechtschaffen ist und das für einen Dua macht. Yani, er hat die Hinweise gegeben, es gibt noch Möglichkeiten, dass man auch noch Hasanat nach dem Tod bekommt. Aber guck mal, in anderen, diese Briefe, die ich gerade euch gesagt habe, die Baraka des Koran, sie hält an bis Yawm al-Qiyamah. Damit meine ich nicht, dass man belohnt wird Yawm al-Qiyamah. Das ist ja klar, man wird belohnt für die guten Taten, die man hat. Nein, normalerweise al-Amal al-Salih, dein Amal al-Salih, hört doch auf in der Dunya, oder nicht? Es sei denn, du warst Grund dafür, dass ein anderer was macht. Sah? طيب. Warum wird der Yawm al-Qiyamah gesagt, اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Das heißt, lies den Koran und mit Tajweed, lies ihn ordentlich, so wie du in der Dunya es zu lesen pflegtest, du steigst dadurch auf, deine Stufe wird dort enden, bei der letzten Aya, die du vorliest. Yani, al-amal al-salih durch den Koran al-Karim hört nicht auf. Yani, was gibt es sonst? Und dann nicht nur das gilt für dich jetzt. Das gilt für dich. Und dann, subhanallah, die Eltern des Hafiz al-Quran bekommen Yawm al-Qiyamah eine Krone aufgesetzt. Das ist die Krone der Ehre. Und das ist der Grund natürlich, warum die Muslime schon immer sich mit dem Koran al-Karim die ihm höchste Priorität gegeben haben in ihrer Praxis. Und selbst wenn sie sich entfernen von der Religion, weit entfernen der Religion, aber der Koran al-Karim, der bleibt immer noch, der Tahfiz, der Koran al-Karim, Tajweed und auswendig lernen, bleibt immer noch da. Und das ist ja auch ein Beweis für die Hifzullah, für die Bewahrung Allahs, dieses edlen Koran. Es muss immer Leute geben, die mit dem Koran beschäftigen. Es wird auch immer so sein, bis Allah tabarak ta'ala den Koran eines Tages wieder zu sich nimmt. Vielleicht noch eine Überlieferung, weil die sehr schön zusammenfasst, wie wichtig es ist, sich mit religiösem Wissen zu beschäftigen, bevor wir zu den eigentlichen Sünden kommen. Und zwar berichtet uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, wenn jemand einen Weg einschlägt, durch den er nach Wissen strebt, dann macht Allah gleichzeitig ihm einen Weg zum Paradies leicht. Weil diese Aussage, liebe Geschwister, yani in Dunya, in Akhira, hat der Prophet nicht näher gesagt. Aber wenn du nach Wissen strebst, denn Allah ta'ala erleichtert dir den Weg zu Al-Jannah. Natürlich in erster Linie durch das Wissen selbst. Denn wenn ich weiß, ihr kennt die Überlieferung, wo der Prophet a.s.w. eine seiner Ehefrauen sah, wie sie nach dem Salah Dhikr machte. Und dann kam er nach einer Stunde zurück und sah sie, wie sie immer noch dabei war, Dhikr zu machen. Dann fragte sie, bist du immer noch im gleichen Zustand, wie ich dich verlassen habe? Und sagt sie, ja. Dann sagt der Prophet, und jetzt kommt es. Ja. Dann sagte er, ich kenne ein Wort, wenn du es gesprochen hättest, wäre das genauso wertvoll gewesen oder wertvoller, oder wie auch gesagt, als verlassen. Wer weiß dieses Wort? Was wird sie gemacht haben? Sie wird gesagt, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sie wird die ganze Zeit gemacht haben. Aber was hat er ihr beigebracht? Wer weiß? Außer der Imam. Ich sag mal, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Aber ihr kennt es. Die Leute kennen das. Also, Subhanallah, adada khalqihi. Also ich sage auf Deutsch kurz, weil der Araber kennt es ja schon. Okay? Das heißt, du sagst, statt dass du sagst, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, ja, sagst du, Subhanallah, also gepriesen seist du Allah, so oft, wie es Geschöpfe gibt. Hammer, oder? Du musst nicht mal die Zahl kennen. So oft, wie es Geschöpfe gibt. Und dann Sinata Arshihi. Ja, was heißt das? Im Gewichte. Ja, es geht ja auch nicht um die Quantität, es geht auch um die Qualität, oder nicht? Tamam. Ein Schein ist nicht ein Schein, oder? Also ich mag diese roten lieber. Okay. Das heißt, subhanallah, so oft es Geschöpfe gibt und jetzt kommt die Qualität im Gewichte deines Thrones. Und dann, was ist es? Midada Krima? Ridha nafsihi, yani, wie heißt es, wir wünschen uns auch die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, dass so oft er subhanahu wa ta'ala zufrieden ist und midada kalimat und yani, sinngemäß so viele Worte er gesprochen hat subhanahu wa ta'ala. Du sagst in einem Satz etwas, was du nicht hättest sagen können, wenn du dein ganzes Leben lang sitzt und subhanallah sagst. Das nennt man, soll ich sagen, man macht wenig Taten, bekommt aber sehr viel dafür. Ne? Wie jemand, der nach dem betet Fajr in der Gemeinschaft und bleibt dann da sitzen, wo er sein Gebet verrichtet hat. Und das passiert meistens nur in der Gemeinschaft der Moschee. Er bleibt in der Moschee sitzen dann nach dem Fajr und macht Dhikr, bis die Sonne aufgegangen ist. Und wenn die Sonne aufgegangen ist, betet er 2 Raka'a für Allah Ta'ala. Und er bekommt die Belohnung innerhalb von 1,5 Stunden ungefähr, mehr oder weniger. Belohnung, das hätte er Hajj und Umrah gemacht. Hajj und Umrah. Ansonsten Hajj und Umrah ist sehr teuer. Man muss so mindestens 4, 5 Tage unterwegs sein. Hier zeigt Wissen, wer Wissen hat, der kann Prioritäten besser setzen. Das ist eine Sache, aber denkt mal an Pflichten und Freiwillige. Es gibt Menschen, liebe Geschwister, die haben Schulden. Sie zahlen sie nicht zurück, aber sie könnten sie zurückzahlen. Gibt es sowas? Sie haben Schulden bei jemand anderem. Sie haben Geld, um die Schulden zurückzuzahlen, aber sie machen es nicht. Warum nicht? Weil sie oft falsche Prioritäten setzen. Sie haben nicht verstanden, dass, die sagen das direkt, ja, sie behält das Geld für sich, damit er zum Beispiel dieses Jahr Urlaub machen kann, zum Beispiel. Oder möchte sich ein neues Handy kaufen, was auch immer. Ich rede jetzt natürlich von Sachen, die nicht sein müssen, ja, nicht sein müssen. Keiner von dir verlangt von dir, dass du auf Null kommst und deine Miete dann nicht mehr bezahlen kannst. Nein, das verlangt von dir keiner. Aber er setzt falsche Prioritäten. Er sagt, nee, ich will ihm sein Recht nicht geben. Er kann ruhig ein bisschen warten, nicht so schlimm. Weil er eben nicht gelernt hat, okay, das ist wajib und das ist achi, das ist mustahab, das ist nafi, das ist, okay. Das ist eine, Taban, der Vorteil des Wissens sind viele. Aber ich wollte sagen, der Prophet sagt das dann weiter. Also wer einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu streben, dem öffnet Allah einen Weg und erleichtert Allah einen Weg zum Paradies. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, die Engel senken die Flügel für denjenigen, der nach Wissen strebt, aus Zufriedenheit mit dem, was er tut. Taban, das ist ein Ausdruck der Barmherzigkeit Allahs. Also die Engel, die werden sich nicht bei dir aufhalten, wenn Allah nicht mit dir zufrieden ist. Taban? Außer sind die Engel der Strafe wird bewahrt. Aber die Engel der Barmherzigkeit, sie kommen, weil Allah mit diesen Menschen barmherzig ist und zufrieden ist, damit sie für sie beten, damit sie für sie Istighfar machen und so weiter und so fort. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, für den Gelehrten bitten jeder, der sich in den Himmel und jeder, der sich auf der Erde befindet, um Vergebung. Gemeint ist ja die das ist natürlich nicht die Menschen und die Djinn, die sind die Mukallafin, die sind ja schuldfähige, die müssen ja selbst was machen. Ja? Aber alle Getiere, alle Lebewesen, die in den Himmeln sind und auf der Erde sind, bitten für den Alim, für den Gelehrten um Vergebung. Und das zeigt auch, deswegen der Gelehrte, ist auch wichtig für ihn. Also genauso wie das Fadl ist von Allah, eine Gunst, okay, ein Geschenk ist, aber genauso dringend brauchen sie das auch, weil der Gelehrte, der einen Fehler macht, ist nicht so wie du und ich einen Fehler. Ich will jetzt keinen Beruf nennen, um niemanden irgendwie zu degradieren. Aber ein Fehler, den du machst bei einem Material, wenn du arbeitest, okay, sind erst ersetzbar. Aber wenn du jemandem eine falsche Fatwa gibst, kann das manchmal schwierige Konsequenzen. Ihr kennt zum Beispiel eine Geschichte aus der Zeit des Propheten, wo jemand eine Kopfverletzung hatte, ne? Und er Junub war. Also er musste sich duschen auf Deutsch. Ne? Und dann hat er manche Leute gefragt, muss ich jetzt wirklich duschen oder kann ich auch einfach nur Tayammum machen? Ja, Tayammum ist so die, dass man mit dem Erdboden sich da aufschlägt und wäscht und so, also reinigt. Auf jeden Fall sagt, dann haben die zu ihm gesagt, nee, Wasser ist da, du musst Wasser benutzen. Der hat es benutzt und der ist infolgedessen gestorben. Dessen Folge ist gestorben. Ja, wenn Wasser in dein Hirn reinkommt, Allah Alam, wie lange du überlebst. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfahren hat, haben sie zu ihm gesagt, hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah. Das heißt auf Deutsch übersetzt, sie haben ihn getötet. Möge Allah sie verfluchen. Und hier zeigt sich, dass sie haben ihn nicht richtig, sie haben nicht wirklich umgebracht. Aber ihre Aussage hat zu seinem Tod geführt. Sie waren Grund dafür. Weil das ist, liebe Geschwister, immer noch nur Dunya. Das ist Dunya, er ist gestorben. Tamam. Aber was meint ihr, wenn du jemandem auch was Falsches sagst und er dadurch, wal'iyadu billah, vom geraden Weg abkommt? Ja? Wie zum Beispiel jemand, der, interessiert sich für den Islam. Ja. Und dann kommt er zu dir und sagt dir, ja, ich würde gerne Muslim werden, aber ich kann nicht. Und du sagst ihm, warum nicht? Dann sagt er, ja, weil ich hab eine Freundin. Na? Und bei euch ist ja verboten. Ihr müsst. Und dann sagt dann zu ihm, ja, im Islam geht, ich muss deine Freundin verlassen und dann kannst du erst Muslim werden und so weiter. Und dann sagt er, alles dann. Dann will ich nicht mehr. Ja. Weil er hat ja kein Iman, irgendwas, wo er jetzt sagen kann, nö, ich mach's trotzdem oder so. Er hat nicht. So. Weil normalerweise sagt man, ach, du wirst erstmal Muslim. Und dann die anderen Sachen gucken wir später. Das ist jetzt zweitrangig. Ja. Deswegen durch eine falsche Aussage kann man den Menschen, Gott bewahre, vom geraden Weg abbringen oder dafür sorgen, dass er gar nicht erst zu diesem geraden Weg kommt. Die Sünde, und ihr habt das schon auch gemerkt, inshallah ta'ala, worum es eigentlich geht, ist, liebe Geschwister, vielfältig. Ich möchte erst über eine sprechen. Die eine ist, liebe Geschwister, dass man über die Ulama schlecht spricht. Es geht hier nicht darum, zu sagen, dass Menschen unfehlbar sind. Alle Menschen machen Fehler. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist aber, wenn ich, und da musst du sehr gut aufpassen, wenn du über einen Menschen schlecht sprichst, geschweige dessen, dass man über einen Gelehrten schlecht spricht, wenn du über einen Menschen schlecht, wenn du vor mir sagst, der Bruder so und so, der hat das gemacht, das gemacht, schlecht spricht, stärkt das mein Vertrauen in ihn oder schwächt das? Schwächt. Baust du meine Geschwisterlichkeit mit ihm auf oder ab? Dritte Frage, lohnt sich das gerade, was du machst? Weil wenn wir das projizieren auf alle, können wir über jeden schlecht sprechen. Wären die Sünden Geruch, wir würden nicht zusammensitzen können hier. Keiner. Weder ich mit euch, noch ihr mit mir. Keiner. Deswegen ist die Frage, lohnt sich das? Oder ist das gerade einfach nur so eine Reaktion in meinem Herzen, in meiner Brust, ich möchte es loswerden. Ich möchte mich rächen. Okay? Und deswegen sagt man, das Mindeste, was du machen kannst, wenn du zornig bist, wenn du sauer bist, verzieh dich. Zieh dich zurück. Jetzt nicht reden. Einen Tag darüber schlafen. ein, zwei, drei Tage, erst danach nur mal mit kühlem Kopf überlegen, lohnt sich das jetzt gerade über diesen Menschen darstellen. Und wir reden jetzt hier über die Gelehrten. Wir reden nicht, Gelehrte heißt ja, es ist jetzt nicht, Gelehrte sind ja auch normale Menschen. Vielleicht ist er Koch, vielleicht ist er Schreiner, Zakaria a.s. war ein Schreiner, tamam. Vielleicht sind die normale Berufe. Aber er ist jetzt nicht bekannt für seinen Beruf. Er ist bekannt dafür, dass er Ilm hat. Sein Fehler, den er macht, den er gemacht hat, mir gegenüber, vielleicht wir haben uns falsch verstanden, wir haben uns sogar was Schlechtes gesagt. Tamam. Ist das Grund genug, dass ich jetzt das Vertrauen eines Menschen in diesen Menschen zerstöre? Ich sage noch einmal, du wirst niemanden finden, der immer mit dir auf gleicher Ebene ist, mit dem du dich in allen Dingen verstehen wirst. Und das Problem ist, ich sage euch ganz ehrlich, viele Leute haben das Problem, warum? Weil sie haben mit gelehrten Menschen nichts zu tun. Sie hören, sie leben zum Beispiel in Deutschland und sie hören von Ulama und das ist so irgendwas auf einem anderen Planeten. Die leben nicht unter uns. Die sind irgendwo anders. Und ich kenne sie ja nur durch das Buch, was er schreibt, oder durch einen Vortrag, den er hält, und das war's. Auch ich jetzt zum Beispiel, nicht, dass ich, es geht nicht um Gelehrte, aber ich rede mit euch, ihr kennt mich jetzt aus dem Vortrag, aber ihr kennt mich privat nicht. Vielleicht bin ich privat ganz anders. Und deswegen, wenn wir aber mehr Kontakt mit anderen Leuten haben, gerade mit den Ulama, was er es ist nicht immer so einfach. Aber wenn, dann ist auch diese falsche Vorstellung weg. Und dann wissen wir, okay, es sind auch Menschen, die haben auch manchmal krank, auch die haben manchmal Familienprobleme, die haben auch manchmal Sorgen, die haben und so weiter und so fort. Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, sagte Folgendes. Ich sage es einmal auf Arabisch. Und dann auf Deutsch. Er sagte, man istakhaffa bil ulama, dhahabat akhiratu. Und man istakhaffa bil umara, dhahabat dunya. Und man istakhaffa bil ikhwan, dhahabat muru'atu. Das heißt auf Deutsch, übersetzt, wer die Gelehrten ins Lächerliche zieht, der verliert sein Jenseits. Wer die Anführer ins Lächerliche zieht, Anführer gemeint sind die politischen Anführer, ins Lächerliche zieht, der verliert sein Diesseits. Und wer seine Geschwister ins Lächerliche zieht und sie geringschätzt, ist der Istighfar, heißt so geringschätzen, wenn man überheblich ist über sie, so als minderwertig betrachtet. Wer seine Geschwister geringschätzt, der verliert seine Ritterlichkeit oder seine Sittlichkeit. Ja, der wird in der Gesellschaft nicht anerkannt sein. Weil du musst jeder Gruppe von Menschen das Recht geben, was ihm zusteht. Und über die Gelehrten ist ja klar. Und deswegen ist das Sprechen über die Ulama, das schlechte Sprechen über die Ulama, al-waqi'atu fil ulama, ist eine der großen Sünden. Nicht eine kleine Sünde. Weil sowieso der Riba über normale Menschen ist schon eine große Sünde. Was meinst du dann über die anderen? Erst recht. Meine lieben Geschwister, der Prophet a.s.w. sagte, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Wer einen meiner Awliya, die Awliya sind die nahestehenden Allahs. Was sind die nahestehenden Allahs? Allah sagt im Koran, الذين آمنوا وكانوا يتقون. Das sind diejenigen, die glauben an Allah, Propheten, Bücher, an alles glauben, was sie glauben müssen und sich immer vor Allah in Acht genommen haben. Also stets regelmäßig vor Allah in Acht genommen. Nicht einmal in Ramadan beten und dann außerhalb Ramadan nicht mehr. Nein, regelmäßig. Kanu yattaqun. Dieser Verb kanu auf Arabisch weist auf eine Regelmäßigkeit hin. Das war ihr Weg. Allah sagt, tabaraka ta'ala, in diesem Hadith Qudsi, wer einen meiner Awliya, ich sage auf Deutsch mal die Nahestehenden Allahs, ja? Wer einen meiner Awliya feindselig gesinnt ist, wer einen meiner Awliya zum Feind nimmt, dem verkünde ich den Krieg. Es wird überliefert über Imam Abu Hanifa und Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dass sie gesagt haben, wie heißt es, ja, sinngemäß, wenn damit nicht unter anderem die Ulama gemeint sind, wer dann? Nochmal, wenn mit dem Begriff Awliya nicht die Ulama unter anderem gemeint sind, unter anderem nicht nur, aber sie in vorderster Front, sie sind die Erben der Propheten und sie leiten die Menschen recht und weisen ihnen den Weg und sagen sie, wie sie Allah alleine anbeten und ihm was beizugesinnen. Und wie sie sich wieder reinigen können von Sünde und so weiter. Wie kommen sie zu Paradies? Wenn diese Menschen nicht zu den Nahegestellten Allahs gehören, wer dann? Und Imam Shafi'i, rahimahullah, sagte noch dazu, er sagt, gemeint sind die Ulama, also die Wissenden, die nach ihrem Wissen handeln. Wenn der Prophet, alayhi salatu wassalam, sagte, dass das Bittgebet einer Person, der Unrecht getan worden ist, erhört wird, dann gehören die Ulama ebenfalls dazu. Das heißt, wenn du über einen Gelehrten sagst, ja, der, wisst ihr die Begriffe der Leute? Die Leute haben keine Furcht vor Allah, wenn sie reden. Die meisten Menschen, ihre Zunge sagt mehr, als sie eigentlich sagen dürfte. Und sehr schnell kategorisieren die Menschen. Ja, der ist so, der ist so, der ist so, der ist so. Ja? Auch über einfache Menschen, der ist geizig, der ist großzügig, der ist freundlich, der ist unfreundlich, der ist pünktlich, der ist unpünktlich. Diese Worte sind sehr schnell gesprochen. Und wenn sie dann über Ulama sind, sind sie natürlich umso gefährlicher. Und wenn du jemandem Unrecht tust, dann sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, ittaqi da'wat al-mazlum, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Das heißt, nimm dich in Acht vor dem Bittgebet desjenigen, dem Unrecht getan worden ist. Denn zwischen ihm und Allah gibt es keine Scheidewand. Ja, gibt es keine Trennung. Ein Ausdruck für was? Dass das Bittgebet aufsteigt zu Allah und erhört wird von ihm. Subhanahu wa ta'ala. Umgekehrt gehört es, dieser Appell sage ich jetzt gerne an die Geschwister unter uns, die Kinder haben. Umso wichtiger ist es für sie, dass sie ihnen beibringen, die Liebe zu den Ulama. Und ihnen beibringen, dass man sie verteidigt. Ihnen beibringen, dass man ihre Würde schützt. Ihnen beibringen, dass sie Menschen sind, die Fehler machen dürfen. Und du kannst ja, wenn du mal in einer Sache nicht sicher bist, kannst du auch mal 2, 3 fragen, um sicher zu sein. Nicht um, Gott bewahre, wie wir gleich darüber sprechen werden, dass man sich das Einfache raussucht oder so, ja, sondern um sicher zu sein. Weil eben zum Beispiel, mir geht es jetzt um was ganz, ich möchte eine Tijara anfangen und ich will wissen, ob die halal ist. Ja, da frage ich nicht ein und dann baue ich mein ganzes Leben darauf auf und dann sage ich, nee, der hat mir gesagt, das darf man ja. Würdest du das auch machen, wenn du, wenn es um Halal Haram geht, nimmst du es so locker, wie wenn du zum Beispiel dir überlegst, wo du dein Haus bauen willst, wo du etwas kaufen willst, worin du investieren willst. Da würdest du, wenn du ein Auto kaufst, wie oft guckst du nach, wie viel Kilometer es gefahren ist, wie viel Fahrer es vorher gehabt hat und so weiter und so fort. Du gibst dir Mühe. In der Religion solltest du dir nicht weniger Mühe geben als dies. Der Imam Ahmed rahimahullah ta'ala hat gesagt, ihr wisst ja, also um diesen Vergleich zu machen, muss man eine Ayah im Koran verstehen. Allah sagte, tabarak wa ta'ala, als er uns verboten hat, über Muslime schlecht zu sprechen, Riba nennt man das, ja? Da hat er gesagt, subhanahu wa ta'ala, ayuhibbu ahadukum أن يأكل لحم أخيه ميتا. Okay. Würde einer gerne von euch das Fleisch seines Bruders essen, wenn er gestorben ist? Du bekommst ein Ekelgefühl, wenn du dir das nur vorstellst. Tamam? Ja, aber das machst du gerade. Das machst du gerade, wenn du über deinen muslimischen Bruder schlecht sprichst. Und deswegen, jetzt haben wir das, dieses Gleichnis verstanden, ja, im Koran. Deswegen, dann sagt Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, das Fleisch der Ulama ist vergiftet. Okay? Vergiftet. Also ist nicht nur das, ist noch ein größeres Problem dabei, ja? Und dann sagt er, wer es nur riecht, wird krank. Und wer es isst, verstirbt. Ja? Man schammaha marid, wo man akara minha mat. Ja? Also als würde er sagen, die Riebe macht dich, tötet dich. Und das stimmt auch, weil dein Weg zu Allah ist über die Ulama, geht nicht anders. Also du kannst nicht zu Allah kommen, außer dass der Prophet dir sagt, wie es geht, oder die Erben der Propheten, die sagen, wie es geht. Das ist theoretisch, vielleicht bist du selbst gelehrt. Kann ja sein, ja. Aber der Weg dorthin ist nun mal, jemand muss dir beigebracht haben. Ja? Und wenn du das zerstörst, gibt es keinen Weg mehr zu Allah. Tabaraka ta'ala. Das ist die Krankheit bei manchen Menschen, weil sie über alle Leute schlecht sprechen. Niemandem mehr vertrauen. Nur das Schlechte in den Menschen sehen. Die haben nicht verstanden, dass Yawm al-Qiyamah gibt es zwei Waagschalen. Es gibt Hasanat, es gibt Sayyat, es gibt beides. Wenn wir, also Gott sei Dank geht Allah mit uns nicht so um, wie wir mit den Menschen umgehen. Das wäre ein riesiges Problem. Eine Sünde, zack, Schublade, so und so. Deswegen muss man ein bisschen an dieser Sache aufpassen. Deswegen umgekehrt noch einmal an die Eltern, der Appell, das Gegenteil davon, dass man eben die Liebe zu den Ulama einpflanzt in den Herzen. Und wenn ich das sage, weil viele von euch denken, ich bin sicher, ich kann nicht eure Gedanken lesen, aber viele von euch denken, ich rede nur über vielleicht zeitgenössische Ulama. Wo sind die? Nein, ich rede nicht über diese. Ich rede nicht über, in erster Linie geht es mir um die von früher. In erster Linie geht es mir um die von früher. Die Propheten, die Sahaba, die Tabi'in, die Ulama unter ihnen. Weil das ist auch der Gelehrte heute, muss diesen Menschen folgen und von ihnen lesen. Ist euch nicht aufgefallen? Ich frage euch mal eine Frage. So ähnlich wie der Gemüsehändler vorher. Wie oft habt ihr schon mal gehört, dass jemand sagt, dieser Hadith, muss ich überlegen, dieser Hadith befindet sich im Musnad von Abu al-Ja'd. Befindet sich im Musnad von Abu Hanifa? Also sag mir nicht, dass du Abu Hanifa gehört hast, das weiß ich. Okay? Ich rede von Musnad von ihm. Ja? Was weiß ich? Das sind alles, was ich gesagt habe, das sind Hadithwerke. Das sind Hadithwerke. Aber ihr habt meistens nur gehört, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, die Bekannten. Tamam? Tayyib. Ist euch aufgefallen, gerade in der heutigen Zeit, das ist mehr in der arabischen Welt der Fall als in der nicht-arabischen Welt? Weil in der nicht-arabischen Welt ist wissenschaftliches Niveau sowieso ein bisschen niedriger allgemein. Ja? Aber in der arabischen Welt ist euch aufgefallen, wenn der Islam von den eigenen Leuten, ich sage mal eigenen Leuten, die sind eigentlich Heuchler, ja? Aber wenn sie von den eigenen Leuten die Religion kritisiert wird, und unsere Quellen der Religion kritisiert werden, bei welchem Imam fangen sie an, wenn es um Hadithe geht? Fangen sie an bei Sunan al-Dara-Qutni? Oder fangen sie an bei Tirmidhi? Die kennen die gar nicht. Die fangen an wo? Bei Bukhari. Bei Imam al-Bukhari. Warum fangen sie bei Imam al-Bukhari an? Bekannteste, authentischste, ja, aber wenn sie das geschafft haben, was dann? Dann ist nichts mehr für sie authentisch. Dann ist, wenn du den zerstört hast, dann hast du alle anderen zerstört. Weil er war, sein Buch ist das authentischste Buch. Ja? So. Und deswegen ist wichtig, dass wir unsere Kinder, Aqidah, liebe Geschwister, ja, in der Arabisch sagte, ma takarrar, takarrar. Das heißt, was man immer wieder wiederholt und sagt, das setzt sich fest. Und das ist Aqidah. Und das ist auch sehr wichtig. Deswegen auch, dass der Imam und der Khatib auf dem Mimbar spricht über Themen, die allseits bekannt sind, ist sehr wichtig, damit sie bekannt bleiben. Sag nicht, ah, schon wieder Glaube an Allah, schon wieder was Tawhid, schon wieder Glaube an die Engel, schon wieder auch, la la la. Das ist deswegen bei dir so bekannt, weil du es 1000 Mal gehört hast oder 100 Millionen Mal gehört hast. Und so muss es auch bleiben. Da muss man darauf aufbauen. Tamam? Die Aufgabe des Khatib ist nicht, dass er jedes Mal ein Hadith hört, den du in deinem Leben gehört hast, damit du sagst, MashaAllah, die Khutbah heute war wirklich Hammer. Ja? Weil du 10 neue Informationen gelernt hast. Das ist schön für dich, aber das ist nicht unbedingt das Ziel der Khutbah. Und deswegen, liebe Geschwister, wir müssen unseren Kindern beibringen, wer die großen Gelehrten und wer die großen Imame sind, damit sie von vornherein geimpft sind, nicht gegen Corona, sondern geimpft sind gegen jemanden, der ihre Religion und ihre Verbindung, ihre Connection zu Allah subhanahu wa ta'ala zerstören will. Sie können nicht über den Koran direkt reden, weil dann würden sie sich direkt als Heuchler outen, richtig? Oder als Ungläubige, weil das geht nicht, funktioniert nicht sonst anders. Ja? Aber sie gehen dann über, sagen, ja, es gibt ja auch, ich will das Thema nicht so weit ausholen. Wir haben schön Sachen auf Deutsch, in der Kürze liegt die Würze. Ich möchte ein paar weitere Sachen, Sünden erwähnen, anschneiden. Eine der Sünden, über die Menschen leider sehr wenig Gedanken machen, ist es, voreilig über Allahs Religion zu reden. Also jetzt reden wir nicht mehr schlecht über die Ulama, sondern jetzt sind wir die Ulama geworden, sozusagen. Jetzt reden wir über Allahs Religion, obwohl wir uns eigentlich gar nicht darüber auskennen. Passiert in der Welt, wenn wir mit Nicht-Muslimen zusammen sind, sehr leicht, wenn jemand deine Religion so kritisieren will, und dann sagst du, nee, bei uns nicht so, bei uns so und so und so. Ja, so. Da kann man sehr schnell auch was Falsches sagen. Ja. Deine Aufgabe ist nicht, den Menschen zufriedenzustellen, deine Aufgabe ist, Allah zufriedenzustellen. Und manchmal kann eine Aussage, ich weiß nicht, viel wertvoller sein, als dass man immer dem anderen das Gefühl geben muss, ja, man kann jede Frage beantworten. Das ist nicht das, was, also als ich hatte mal einen Fragekatalog gehabt, und als ich dann die Fragen jemandem gestellt habe, Allah weiß, warum ich auch diese Frage gestellt habe, aber als er dann praktisch jede Frage beantwortet hat, habe ich nach der Frage, Allahu a'lam, welche Nummer, 30, 35, irgendwann meinen Zweifel bekommen. Da habe ich gesagt, also, das stimmt was nicht. Ich habe seine Antworten alle durchgestrichen und bin weggegangen. Weil ein Mensch kann nicht alles beantworten, liebe Geschwister. Du bist kein Prophet. Der Prophet ist aus dem Mit gefragt, er sagt, schweigt, wartet, bis die Offenbarung kommt. Der Prophet wird gefragt über etwas, er sagt, ich habe darüber keine Offenbarung bekommen, außer die allgemeine Ayah im Koran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Hat er diese als Beweis genommen in seiner Antwort, zu schnell reden. Dazu gehört auch, liebe Geschwister, es gibt Experten unter den einfachen Muslimen, wenn sie etwas wollen, dann finden sie irgendeinen Gelehrten, der das mal gesagt hat, und sagen sie, ja, aber der Gelehrte so und so hat doch gesagt. Ja. Zum Beispiel, man sagt ihnen, ja, also so ein klassisches Beispiel aus dem Alltag, sage ich mal, auch nicht so theoretisch zu bleiben, jemand will heiraten. Aha. Und dann, wisst ihr, wenn man heiraten will, dann muss man den Vertrag ja irgendwie eingehen, aber bei uns, man macht nicht Mann und Frau, die heiraten zusammen im Islam. Normalerweise, der Vertrag wird gemacht zwischen dem Mann und dem Wali von der Frau. Ja? Was auch logisch ist. Yani, du heiratest doch nicht nur diese Frau. Du heiratest doch die ganze Familie eigentlich, oder nicht? Und auf jeden Fall, ein großes Thema. Praktisch gesehen, ja, aber ich habe gehört, eine Frau darf sich auch selbst verheiraten. Ja, diese Meinung, die wurde geäußert, die gibt es auch, das ist richtig, ja. Aber warum folgst du jetzt dieser Meinung? Das ist die Frage. Weil das die Wahrheit ist, von der du überzeugt bist, dass Allah sie auf seinen Propheten abgesandt hat, oder weil du die Frau einfach heiraten willst und keine Kopfschmerzen haben willst. Okay? Was ist ein Unterschied in der Absicht? Und deswegen, liebe Geschwister, was wir nicht machen dürfen, ist uns aussuchen von den Ulama, von den Rechtsschulen, was uns in den Kragen passt. Aber bei uns ist es ja so. Aber wir haben gelernt so. Aber so. Nein, nein. Wenn du zu einem Gelehrten gehst und du fragst ihn etwas, dann mach das bitte nur dann, wenn du auch bereit bist, seine Antwort in die Tat umzusetzen. Sonst frag ihn gar nicht. Man sagt, setze dich selbst nicht der Fitna aus, dass er dir etwas berichtet über Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und dann am Ende du sagst, ich mach's nicht. Das ist gefährlich. Weil deswegen bist du hingegangen, normalerweise, wenn du tatsächlich diese Absicht gehabt hast. Meine lieben Geschwister, Allah tabaraka ta'ala sagte, قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ. Sag, O Gesandter, zu den Menschen, diejenigen, die über Allah Lügen ersinnen, werden nicht erfolgreich sein. Und wenn du etwas Falsches sagst über Allah, dann ist das eine ersonnene Lüge. Ein Mann, ein Mann heißt Ismail ibn Ishaq al-Qadi. Er ging zum damaligen Kalifen. Und der Kalif hatte bei sich ein Buch. Also der Gelehrte, der zu dem Kalifen gegangen ist, war ein Gelehrter, er war ein Richter. Also Richter kannst du nur sein, wenn du gelehrt bist. Okay? Also er ging zu diesem Kalifen und der Kalif hatte bei sich ein Buch, hat ihm gesagt, guck mal, dieses Buch, da wärst es. Was hältst du davon? Als der Richter sich das Buch angeschaut hat, sah er, das war eine Sammlung von Aussagen der Ulama, und diese Aussagen sind Aussagen, bei denen sie gegen den Strom schwimmen. Ja, die nennt man Schadensaussagen. Ja, die ganze Umma sagt rechts, und ja, dieser eine sagt links. Passiert so etwas? Ja, passiert ja. Das sind Menschen, machen Fehler. Ja. Und da hat diese Aussagen, ein Autor hat diese Aussagen gesammelt. Die Aussagen, wo die Gelehrten, keiner sie unterstützt bei dieser Sache. So. Ja. Dann sagt der Richter, O Führer der Gläubigen, O Kalif, derjenige, der dieses Buch geschrieben hat, ist ein Sindiq, ist ein Heuchler. Und sagt er zu ihm, wieso? Stimmen etwa die Aussagen, haben die Gelehrten nicht diese Aussagen gesagt? Stimmen die Aussagen nicht? Werden sie ihm nicht zugeschrieben? Stimmt das nicht, diese Zuschreibung? Dafür hat jemand über die Gelehrten gelogen. Sagt er, nein. Aber derjenige, der den Alkohol verboten hat, derjenige, der den Wein erlaubt hat, hat nicht die Mut'a erlaubt, und derjenige, der die Mut'a erlaubt hat, hat nicht den Gesang erlaubt. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, ja, es gibt schon einen Gelehrten, der mal gesagt hat, dass das erlaubt ist, dass der Gesang erlaubt ist oder der Wein erlaubt ist. Das gibt es. Aber es gibt niemanden, der dies und das erlaubt hat. Und das ist ja das, was der Autor dieses Buches gemacht hat. Er hat von jedem Gelehrten die Aussage genommen und hat sie zusammen, hat sozusagen eine neue Rechtsschule fabriziert. Und wenn du diesem Buch folgst, dann bist du der größte Sünder auf der Welt. Weil du dadurch bei allen Gelehrten durch bist. Tamam? War deswegen, liebe Geschwister, aber das ist, was manche Leute leider machen. Nicht so extrem wie diesem Beispiel, aber in der Praxis, manche Leute machen das. Sie nehmen sich, warum? Weil sie wollen sich ihr Leben natürlich erleichtern. Wir kommen zum Ende. Weil am Ende, wir haben jetzt über solche Fehler gesprochen, Sünden gesprochen. Wie kann man diese Sache beseitigen? Wie kann man sich verbessern, dass man solche Sachen nicht macht? Erstens, liebe Geschwister, es gibt eine Ibadah, die müssen wir viel häufiger machen. Dass man in sich geht und sein Herz erforscht. Man muss ehrlich mit sich selbst sein. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber man merkt, ich merke an mir selbst, man ist sehr beschäftigt mit bestimmten Dingen im Leben. Ob das die Arbeit ist oder ob das die Familie ist oder was auch immer. Man ist beschäftigt mit anderen Dingen. Man will etwas tun, sagen, sprechen, handeln. Aber die wenigsten sitzen sich hin und denken nach. Denken nach. Ich weiß nicht, wenn ich euch fragen würde, wer von uns hat einen Plan für sich, für die nächsten 5 Jahre? Ich sage nicht 10 Jahre, 100 Jahre. Für die nächsten 5 Jahre. Wir reden viel. Der eine sagt, ja, ich würde gerne in meine Heimat nach Tunesien gehen. Der andere sagt, ich würde gerne nach Marokko gehen. Ja, es ist schön, wir reden. Aber hast du mal auch einen Plan aufgestellt, den du über Jahre verfolgst? Also wenn jemand studieren will, dann muss er 12 Jahre in die Schule gehen. Damit er danach 4, 5 Jahre studieren darf, damit er daran diesen Job arbeitet. Das ist eine Lebensplanung. Das ist nicht so eine Sache, ich mache einfach so, auf Teufel komm, auf gut komm raus. Wir müssen über unsere nachdenken. Und das habe ich gemeint vorhin, als ich gesagt habe, was ist, wie heißt der Gelehrte? Das ist, Abdullah al-Rudabari. Er hat gesagt, ich sage das nur, damit man es auch dem zuschreibt, nicht, dass jemand denkt, ich habe es erfunden. Er sagte, wer hinausgeht, um nach Wissen zu streben, wird davon nichts haben. Wer aber hinausgeht, um nach Handlung zu streben, dem wird sogar wenig Wissen von Nutzen sein. Haben die Sahaba radiallahu anhum, die ganzen Hadith, die wir heutzutage auf dem Handy haben, also, ihr kennt, es gibt Programme im Arabischen, da hast du so viele Hadith auf einmal. Haben die Sahaba das alles voreinander gehabt? Naja. Jeder Sahabi hat das gehabt, was er gehabt hat. Später wurden die Sachen gesammelt, Leute sind gereist, haben das in einem Buch aufgeschrieben, weiß ich was. Aber irgendwie sind wir nicht so wie sie, oder? Es geht ja nicht um das Wissen, das du hast. Es geht darum, was du davon umsetzt. Und durch die Umsetzung nährst du dich an Allah Tabaraka. Weil das war die erste Sache, ist diese, dass man die Absicht überprüft und korrigiert. Und solange man noch atmet, hat man dazu die Chance. Zweite Sache ist, es gibt viele Sachen, aber ich möchte 2 Sachen hinweisen. Versuch mal, wie Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, man über ihn erzählt, dass er immer, wenn er etwas gelernt hat in der Religion, hat das umgesetzt. Und wenn nur einmal, du hörst über einen Hadith, dass du zum Beispiel Sunnah ist, dass man Hijama macht. Schröpfen. Ja? Mach's einmal. Oder lass es machen. Du hast gehört, dass Sunnah ist, dass man am Freitag Surat al-Kahf liest. Mach's einmal. Und wenn du nicht jeden Freitag, mach's einmal. Dann gehörst du zu Yawm al-Qiyamah, zu den Menschen, die diesen Hadith umgesetzt haben. Und wenn nur einmal. Gibt es etwas, was du jeden Tag umsetzen kannst? Ach, außer 5 Gebeten, weiß nicht, was du jeden Tag umsetzen kannst. Du hast gehört, dass es Sunna ist, montags und donnerstags zu fasten? Mach einmal. Und du wirst sehen, wenn du was einmal gemacht hast, ist der Bann gebrochen. Und dann weißt du, es ist gar nicht so schwer. Ja? Du hast gehört, die beste Form des Fastens ist es, jeden zweiten Tag zu fasten? Mach's mal. Dann kannst du nächstes mitreden. Dann bist du nicht wie der Nicht-Muslim, der sagt zu den Muslimen, wie ihr fastet im Ramadan, im Sommer, einen ganzen Monat lang. Gell? Das ist genau das Gleiche. Er hat es nie gemacht. Ich kenne einen, der hat es gemacht, indirekt. Der hat es gemacht. Der hat mit den Muslimen 2-3 Wochen oder 4 Wochen sogar gefastet, um einfach zu sehen, wie es ist. Ja? Ja, der kann mitreden. Ansonsten sagen sie ungesund. Ne? Tayyib, ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Nur als allerletzter Hinweis, eine praktische Sache, liebe Geschwister, suche dir deine Freunde aus, Jazakallahu khairan, pass auf, mit wem du Umgang hast, gerade in Gebieten, bei denen es wenige Menschen gibt, die dich an Allah ta'ala erinnern, du selbst, wenn du alt genug bist, achte, wenn du, dein Freund, dein engster Freund, mit dem du jeden Tag Playstation spielst und was weiß ich, diese Sachen machst, ja, hast du mal überlegt, ob es vielleicht nicht an der Zeit ist, auch mal jemanden zu haben, der dich an Allah erinnert? Einmal die Woche, zweimal die Woche, dreh das Spieß um, den Spieß um. Du als Eltern, versuch doch Kontakt zu pflegen zu anderen Eltern, die ebenfalls Kinder haben. Wir alle sind doch in der gleichen Lage. Wir alle sind doch in der gleichen Lage. Wir leben hier, wir wollen in Jannah gehen. Wir haben Sorgen, die gleichen. Finanzielle Sorgen, gesundheitliche Sorgen, Sorgen über Erziehung der eigenen Kinder, ihre Zukunft. Jeder hat doch die gleiche, wir teilen uns das doch. Also mach du den ersten Schritt, versuch Kontakt zu pflegen mit Leuten, die auch Kinder haben, die inshallah einen guten Einfluss haben auf deine Kinder oder eben umgekehrt. Das ist ein praktischer Schritt, der ist nicht schwer. Und da erkennst du die Wichtigkeit der Häuser Allahs, der Moscheen. Du wirst keinen Ort finden in deiner Stadt, in der mehr Menschen zusammenkommen, die an Allah und Yawm al-Qiyamah glauben und die gleichen Sorgen teilen wie du, als in den Häusern Allahs tabaraka wa ta'ala. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen, Ruhmvollen, der unsere Bittgebete erhört, dass er eure Herzen miteinander vereint und dass er subhanahu wa ta'ala euch die gleiche Meinung haben lässt und dass Allah azza wa jall die Meinungsverschiedenheit unter euch vertreibt. Und dass er subhanahu wa ta'ala den Shaitan und seine Anhänger von euch fernhält. Und dass ihr bi'idhnillahi azza wa Allah euch immer eingibt den geraden Weg und den Weg, den ihn subhanahu wa ta'ala zur Verfügung, den Weg, den ihn subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der zu imstande ist. Und deswegen ist er derjenige, den wir darum zu bitten haben. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا